los. Komm, Kinder, passt gut auf. Fang an, Mowgli. Erzähl uns deine Geschichte. Ich wusste nicht, woher ich kam. Aber ich wusste immer, wohin ich gehörte. Ja, Mowgli ist ein Kind des Dschungels. Aber jetzt lebt er auf der anderen Seite des Flusses, in einem kleinen Dorf. Hier hat er neue Freunde gefunden. Und ihnen erzählt er die Geschichte seines Lebens. Die Geschichte eines Menschenjungen, der mit den Tieren des Dschungels aufwuchs. Einige dieser Tiere hat er aus Papier geschnitten und an Stöckchen geklebt. Nun kauert Mowgli zwischen einer hellen Öllampe und einem weißen Laken, das er wie eine Leinwand aufgespannt hat. Ein richtiges Schattentheater. Als der Junge die Stöckchen mit den Figuren vors Licht hält, erscheinen ihre Schatten auf dem Laken und erwachen zum Leben. Hier bin ich mit Bagheera, dem Panther. Er hat mich im Dschungel gefunden. Er ist mein Freund. Aber mein allerbester Freund ist der gute alte Papa-Bär. Ein Bär? Mann, mit ihm war es immer total verrückt. Aber als die Affen mich erwischten, wurde es erst richtig irre. Und dann stand ich dem gemeinsten und gefährlichsten Tiger des ganzen Dschungels gegenüber. Shere Khan. Das Schattenbild eines gefährlichen Tigers erscheint auf der Leinwand. Ranjan, der jüngste Zuschauer, ist nicht mehr zu halten. Lass Mowgli in Ruhe, du fieser alter Tiger! Sonst zünd ich dir den Schwanz an und verkugel dir den Popo! Mutig springt Ranjan dem Tiger entgegen, krallt sich an ihm fest und reißt die Leinwand zu Boden. Ja, das hast du, Ranjan. Das kleine Schattentheater ist ruiniert. Doch Mowgli ist seinem mutigen Retter überhaupt nicht böse. Aber wie soll ich die Geschichte jetzt zu Ende spielen? Wir wissen ja, wie sie ausgeht. Shanti zwinkert dir mit einem hübschen braunen Auge zu und du folgst dir dann in unser Dorf. Aber Shanti, das hübsche Mädchen mit den großen braunen Augen, widerspricht. So war es nicht. War es schon. Ich hatte was im Auge. In beiden Augen? Naja, du bist so hässlich, da kam mir gleich die Träne. Und du? Ruhig, Kinder. Ranjans Vater greift beschwichtigend ein. Wir sollten Shantis hübschen braunen Augen dankbar sein. Ohne sie hätte Mowgli niemals den Weg in unser Dorf gefunden. Das stimmt. Wenn Mowgli die hübsche Shanti nicht gesehen hätte, wie sie Wasser aus der Quelle schöpfte, so wäre er wohl bei Baloo und Bagheera im Dschungel geblieben. So aber folgte er dem Mädchen ins Dorf und blieb. Gute Nacht, Mowgli. Nacht, Shanti. Pass auf, dass der Shere Khan nicht über den Weg läuft. Du und deine Geschichten. Es weiß doch jeder, dass Tiger nicht ins Dorf kommen. Tiger kommen und gehen, wie sie wollen! Wie ein wilder Tiger hüpft Ranjan um das Mädchen herum, das sich tatsächlich ein wenig erschreckt hat. Verschwörerisch zwinkern sich Ranjan und Mowgli zu. Ich freue mich ja schon so auf morgen. Ranjans Mutter ahnt, dass die beiden Jungs etwas aushecken. Was habt ihr morgen vor? Gar nichts. Aha. Nun, wer am nächsten Tag gar nichts vorhat, der sollte sich vorher ein bisschen ausruhen. Ab ins Bettchen. Ich bin aber überhaupt nicht müde, Mama. Der Dreikäsehoch schläft schon fast im Stehen ein. Ins Bett will er trotzdem nicht. Da schnappen ihn zwei starke Arme und Ranjan wird von seinem Vater durch die Luft gewirbelt. Ja, sogar wilde Tiere müssen schlafen. Liebevoll knuddeln Ranjans Eltern ihren kleinen Sohn. Gute Nacht, du kleine wilde Bestie, du. Mowgli, der seine eigenen Eltern nie kennenlernen konnte, schaut ihnen ein wenig traurig zu. Da nimmt Ranjans Vater auch ihn fest in den Arm. Gute Nacht, Mowgli. Träum was Schönes. Obwohl Mowgli von Ranjans Eltern wie ein Sohn behandelt wird und in ihrem Haus wohnt, ist er doch ein Kind des Dschungels geblieben. Gute Nacht, Herr. Die Nacht senkt sich über das Dorf. Es kehrt Ruhe ein. und alle schlafen. Am nächsten Morgen, die Sonne ist gerade erst aufgegangen, stürmt Ranjan sofort in Moglis Zimmer. Ja! Na? Na? Komm, Mogli, wach auf! Es ist schon Morgen! Du hast doch gesagt, wir wollen heute... Ranjan! Schnell hält Mogli dem kleinen Schreihals den Mund zu. Willst du das ganze Dorf aufwecken? Ein Tiger brüllt nie gleich los. Tut er nicht? Nein, vorher fängt er erst noch seine Beute. Seine Beute. Jetzt fangen wir unsere Beute. Still und leise schleichen sich die beiden Jungs aus dem Haus. Dann rennen sie durchs Dorf hinunter zum Fluss. Kinder, wo lauft ihr wieder hin? Wir müssen was tun. Tschüss, Papa, bis später. Vergesst nicht, nicht über den Fluss. Der Fluss trennt das Dorf vom Dschungel. Und allen Kindern ist es strengstens verboten, den Schutz der Menschensiedlung zu verlassen. Besorgt schauen Ranjans Eltern dem Dschungeljungen hinterher. Man kriegt diesen Jungen vielleicht aus dem Dschungel raus. Aber den Dschungel wird man aus diesem Jungen nie rauskriegen. Ja, genau das macht mir Sorgen. Aber die beiden Jungs wollen den Fluss gar nicht überqueren. Sie wollen Shanti einen Streich spielen. Schnell versteckt sich Ranjan auf einem Baum. Da kommt das Mädchen auch schon. Hey, Shanti! Ah! Was tust du denn hier? Ich hole Wasser. Und was tust du denn hier? Ach, ich halte nur die Augen offen. Wegen der Gefahr. Gefahr? Bitte, hier droht doch keine Gefahr. Kannst du was für dich behalten? Ich habe gestern Tigerspuren gefunden. Tigerspuren? Klar. Von Shere Khan. Ich habe gehört, dass er mich überall sucht. Denn es dürste die nach blutiger Rache. Also spitz schön die Ohren und halt immer die Augen offen. Sonst könnte es sein, dass das Letzte, was du hörst, ein... Brüllend springt Ranjan vom Baum herab und jagt Shakti einen gehörigen Schrecken ein. Ihr seid ekelhaft! Eklige kleine Stinkbengel! Komm, Ranjan, der hat nur Blödsinn im Kopf. Wutentbrannt schnappt sich Shanti den kleinen Tiger und rennt mit ihm ins Dorf zurück. So, du bleibst jetzt hier. Das war ganz schön gemein von euch. Lass das, du bist kein Dschungelkind. Warum hast du so Angst vor dem Dschungel, Shanti? Weil er gefährlich ist. Gefährlich? Aber Mogli sagt... Du solltest wirklich nicht immer nur auf Mogli hören. Unbemerkt ist Mogli den beiden gefolgt. Ich hab gedacht, du magst Mogli. Nun ja, natürlich mag ich Mogli. Aber ich ha... Oh. Na, Ranjan, willst du einen kleinen Trick sehen, den ich im Dschungel gelernt hab? Nach einem gekonnten Hüftschwung gegen eine Bananenstaude fängt Mogli die herabfallende Frucht auf, drückt auf das untere Ende der Schale und die Banane saust geschält in Ranjans Mund. Das ist ein ziemlich guter Trick. Ach ja, hier kommt ein kleiner Trick, den ich hier zu Hause gelernt habe. Das Mädchen wirft eine Mango hoch in den Baum. Als sie wieder herunterfällt, streift sie die Äste. Die Schale wird eingeritzt und abgeschält. Essfertig plumpst die Frucht in Ranjans Hände. Wow, das ist ein viel besserer Trick. Wie ich schon sagte, Ranjan, hör nicht auf ihn. Sie hat recht, Ranjan. Hör nicht auf mich. Lausche lieber dem Dschungel. Hörst du ihn? Ja, der Dschungel. Jawohl! Wenn du den Rhythmus in dir spürst, überkommt dich ein total verrücktes Gefühl. Und schon wiegt sich Mogli im Rhythmus der rauschenden Blätter, hüpft wie ein fröhlicher Affe und flattert wie ein Papagei. Natürlich folgt Ranjan seinem Beispiel und im Nu beteiligen sich alle Dorfkinder, auch Shanti. Ausgelassen tanzen alle zum Fluss hinunter. Sie folgen Mogli geradewegs in den Dschungel hinein. Shantis Schrei stoppt die Kinder. Da eilt auch schon Ranjans Vater herbei. Shanti, was ist los? Kinder, kommt augenblicklich wieder zurück, ihr alle! Mit gesenkten Köpfen kehren die Kinder zur sicheren Flussseite zurück. Mowgli, das gilt auch für dich. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Du hast alle in Gefahr gebracht. Du weißt genau, dass ihr den Fluss nicht überqueren dürft, aber du hast absichtlich nicht gehorcht. Aber ich... Nein, Mowgli. Im Dschungel ist es viel zu gefährlich. Ich weiß, wovon ich spreche. Ranjans Vater zeigt Mowgli die Narben, die die Krallen eines Tigers auf seinem Arm hinterlassen haben. Du wirst heute ohne Abendessen ins Bett gehen. Dann hast du Zeit, über das nachzudenken, was du getan hast. Traurig schleppt sich Mowgli in sein Zimmer und schaut vom Fenster aus in die grün schimmernde, geheimnisvolle Welt jenseits des Flusses. Ach, er vermisst den Dschungel. Und er vermisst seinen Freund, den guten alten Papa Bär. Ach, Baloo. Baloo hat auch Sehnsucht. Ohne Mowgli, seinen kleinen Bärenkumpel, macht ihm nichts mehr Spaß. Er versucht, genauso fröhlich und sorglos wie einst zu sein, aber es gelingt ihm nicht. Na, das war wohl nichts. Betrübt beobachtet der Panther Bagheera seinen alten Freund. Armer Bursche. Er kommt einfach nicht über den Verlust hin. Oh nein, nicht schon wieder. Baloo? Baloo ist verschwunden. Und Bagheera ahnt, wohin es den Bären zieht. Baloo! Pfeilschnell saust er hinter ihm her. Baloo! Oh Mann! Bagheera, wie schnurrt das Leben? Das muss aufhören. Deine Versuche, Mowgli zu besuchen, musst du beenden. Er gehört jetzt zu den Menschen. Ach, die Menschen können warten. Mein kleiner Bärenkumpel fehlt mir. Ach, er ist hier im Dschungel nicht sicher. Du weißt doch, dass Shere Khan Mowgli sucht. Shere Khan soll sich bloß fernhalten. Wir haben Streifi einmal verkloppt. Wir können das gern wiederholen. Baloo wird nicht übermütig. Bagheera hat recht. Shere Khan ist ein sehr gefährlicher Gegner. Ruhelos streift er durch den Dschungel. Er kann Mowgli nicht verzeihen, dass er ihm einst mit Feuer das Fell verbrannte und ihn in die Flucht schlug. Shere Khan denkt nur noch an Rache. Mowgli. Deshalb darf Mowgli auf keinen Fall den Schutz der Menschensiedlung verlassen. Genau das könnte aber passieren, wenn sich Mowgli und Baloo wiedersehen. Aus diesem Grund versucht Bagheera, den Bären aufzuhalten. Doch Baloo wird von seiner Sehnsucht getrieben. Schon klettert er auf einen alten, umgestürzten Baumstamm, der einen breiten, tiefen Fluss überbrückt. Schnell stellt sich der Panther vor ihn. Aus dem Weg, Buggy! Unter Bagheeras Pfoten bricht ein morsches Stück des Baumstamms ab. Halte dich fern von der Menschen! Der Panther fällt ins Wasser. Baloo kann den Fluss ungehindert überqueren. Bis dann, Buggy! Das reicht! Hati, Plan B! Für Plan B sind die Elefanten zuständig. 1, 2, 3, 4, aufgepasst! 2, 3, 4. Unter der Leitung von Colonel Hati stampfen die Dickhäuter auf Baloo zu und versperren ihm den Weg. 2, 3, 4. Rechts! 2, 3, 4. Aufgepasst! 2, 3, 4. Kompanie! Ein Lied! Stets ein Lied beim Marsch parat. Das ist richtig, Kamerad. Schmetter den Choral über Berg und Tal. Wenn die Frühpatrouille naht, wenn die Frühpatrouille naht. Komm, 2, 3, 4, haltet ab. 2, 3, 4, unterschreiten durch die Flut. Elefanten mit Bravour und sie stampfen stolz durch das Unterholz. Das ist Militärkultur. Das ist Militärkultur. Thank you. drei, vier. Aufgepasst, zwei, drei, vier. Ich hab dich gewarnt, Baloo. Wir lassen nicht zu, dass du bis zur Menschensiedlung kommst. Ich lass mich jetzt nicht aufhalten, Buggy. Achtung, Bombe! Baloo springt in den Fluss und taucht unter. Durchkämmt das Wasser! Ja, die Elefanten stampfen ins Wasser. Geschickt taucht Baloo zwischen ihren Beinen und den suchenden Rüsseln hindurch. Aber die Luft wird ihm knapp. Als er in einiger Entfernung auftaucht, steht plötzlich ein kleiner Elefant vor ihm. Colonel Huttys Sohn. Baloo! Schnell schnappt sich der Bär ein Schilfrohr, das er als Schnorchel benutzt, und taucht davon. Er hat die großen Elefanten ausgetrickst, nicht jedoch den kleinen, der einfach dem schwimmenden Schilfrohr folgt. Bitte verpetz mich nicht, Kleiner. Ich will bloß zu meinem Bärenkumpel. Mach ich nicht. Mir fehlt Mowgli genauso. Schnell, mir nach! Leise zeigt Moglis kleiner Elefantenfreund dem Bären den Weg zum Dorf. Dann verabschieden sich die beiden. Hey, danke, Kleiner. Bist ein prima Kerl. Fröhlich hüpft Baloo dem Dorf entgegen, das in weiter Ferne als dunkler Fleck erkennbar ist. Der Bär ahnt nicht, dass ein anderer Dschungelbewohner das gleiche Ziel verfolgt. Shere Khan. Er ist dem Dorf schon recht nah, als er an fünf Geiern vorbeikommt, die ihn aus sicherer Entfernung beobachten. Seht nur, Freunde, wer da kommt. Das ist Shere Khan. Und was machen wir jetzt? Fang bloß nicht wieder damit an. Vier der Geier haben schon einmal unangenehme Erfahrungen mit Shere Khan gesammelt. Sie haben aber auch seine Niederlage hautnah mitbekommen. Der fünfte Geier, genannt Lucky, kennt die Geschichte nur vom Hörensagen. Lucky! Hey, Lucky! Ja? Das ist der, von dem wir dir erzählt haben. Shere Khan. Shere Khan, was du nicht sagst. Lucky bastelt sich aus einigen Ästen ein gestreiftes Tigerkostüm. Hilfe! Rettet mich! 40 Pfund ungebändigtes Menschenkind! Rücken mir auf den Pelz! Bevor Mowgli Shere Khan besiegte, hatten alle Dschungelbewohner Angst vor dem Tiger. Jetzt machen sie sich über ihn lustig. Und das kann Shere Khan nicht dulden. Er muss den Jungen besiegen, damit alle wieder Respekt vor ihm haben. Mit weiten Sätzen eilt er zur Menschensiedlung. Als der Mond hoch am Himmel steht, erreicht er das Dorf. Die Bewohner schlafen. Sie merken nicht, wie der Tiger leise zwischen den Häusern herumschleicht. Doch Mowgli schläft nicht und er spürt die Gefahr. Eigentlich hat er ja Hausarrest und darf das Zimmer nicht verlassen. Da, ein Geräusch. Geschmeidig springt er aus dem Fenster. Na du, wollte mal kurz vorbeischauen. Baloo? Der Bär hält dem Jungen den Mund zu und eilt mit ihm zum Dorfrand. Dort können sie nicht so leicht entdeckt werden. Papa Bär, Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Was tust du denn hier? Was ich hier tue? Ich fühle mich zum ersten Mal seit langem wieder prima. Das tue ich hier. Hey, Kleiner, kannst du immer noch kämpfen wie ein Bär? Zeig's mir. Spielerisch kämpfen. Och, kleiner Hosenmatz, mehr hast du nicht drauf. Oh. Sie merken nicht, dass Shanti mit einem Korb Obst durchs nächtliche Dorf huscht. Aber Shere Khan entdeckt das Mädchen. Mowgli. Und folgt ihr. Ich hab dir was mitgebracht. Mowgli, ich bin's. Sei nicht böse. Ich krieg ständig Hausarrest. Jetzt weiß Shere Khan, wo Mowgli wohnt. Ah. Mowgli, es tut mir leid, dass du Ärger bekommen hast. Komm schon, Menschenkind. Zeig dich, du Lümmel. Da hört Shanti Stimmen, die vom Dorfrand herüberschallen. Wow! Mogli? Als sie dorthin rennt, sieht sie einen riesigen Bären, der Mogli durch die Luft wirbelt. Schon genug. Hilfe, ein wildes Tier! Shanti weiß natürlich nicht, dass dieser Bär Moglis Freund ist. Ein wildes Tier! Ein wildes Tier ist nicht kann ich sie weg hier? Balu rennt mit Mogli davon. Shere Khan kann es nicht fassen. Was hat dieser Bär hier zu suchen? Da tauchen von überall Menschen auf. Hier im Dorf ist ein wildes Tier! Ein wildes Was Tier? Ist denn los? Da ist er! Shere Khan wird entdeckt. Die Dorfbewohner laufen ihm mit brennenden Fackeln und Speeren entgegen. Der Junge ahnt nichts von der drohenden Gefahr. Er sitzt auf Balus Schultern und genießt es, endlich wieder mit seinem alten Freund durch den Dschungel zu streifen. Natürlich will Balu ganz genau wissen, was der Junge im Dorf erlebt hat. Ein seltsamer Ort. Sag mal, sind die immer so drauf? Die sind noch viel schlimmer. Dieses Dorf ist echt das Letzte. Den ganzen Tag nur Verbote, Verbote, Verbote und Arbeit, Arbeit, Arbeit. Pfui, Kleiner. Was lernst du dort für Ausdrücke? Immer das Gleiche. Waschen, anziehen, Wasser holen, Junge. Putzen. Ich werde schon vom Zuhören müde. Klingt, als hätten die nicht alle Bananen an der Staude. Vergiss es, ich will nicht drüber reden. Und vor allem nicht über Shanti. Wer ist Shanti? Ach, niemand. Nur so ein Mädchen aus dem Dorf. Moment. Doch nicht etwa die, die dich damals in dieses Menschendorf gelockt hat? Ja, genau die. Ich wusste es, ich wusste es. Ich hab gesagt, die macht Ärger. Aber ich bekam Ärger, weil ich sie mit in den Dschungel nehmen wollte. Was, du? Ich wollte ihr nur zeigen, wie schön es hier ist. Und ihretwegen hast du Ärger gekriegt? Jep. Oh, Mann. Sie glaubt, der Dschungel ist voller Gefahren. Woher hat sie denn den Blödsinn? Aber der Dschungel ist tatsächlich voller Gefahren. Da gibt es zum Beispiel Ka, die Riesenschlange. Lautlos gleitet ihr langer Leib durchs dichte Blätterdach der Bäume. Schon hat sie Mogli entdeckt und freut sich auf einen Leckerbissen. Was sehen da meine Schlangenaugen? Oh, es ist das schmackhafte Menschenhäppchen. Aber Ka hat keine Chance, solange Mogli mit Balu zusammen ist. Oh, Balu! Ich will weder das Mädchen noch das Dorf jemals wiedersehen. Na, wen wundert's? Wir zwei halten zusammen. Großes Bärenwort. Jawohl! Also lässt die Riesenschlange die beiden erst einmal weiterziehen und wartet geduldig ab. Und ihre Geduld wird auch schon bald belohnt, denn Shanti stolpert ganz in ihrer Nähe durch den düsteren Dschungel. Mogli! Geheimnisvolle Augen blinzeln ihr aus dem Dickicht zu. Aufgeschreckte Vögel flattern ihr entgegen. Shanti zittert vor Angst. Mogli, bist du das? Mogli? Panisch rennt sie weiter. Oh, wo steckt er nur? Da entdeckt Ka das verängstigte Mädchen. Oh! Wer ist da? Ist da jemand? Elegant schlängelt sich die Schlange auf Shanti zu. Ihre Augen fixieren das Mädchen und drehen sich ganz schnell im Kreis. Shanti wird plötzlich ganz schläfrig. Sie ist hypnotisiert. Verzeihung. So ganz allein hier unterwegs im Dschungel? Hast du dich verlaufen, Kleines? Willenlos steht das Mädchen vor K. Sie kann nicht mehr weglaufen. Sie ist im Bann der Schlange. Hast du Hunger? Ich schon. Kas weit geöffnetes Maul saust auf Shanti herab. Da stürzt Anjan herbei. Er stößt das Mädchen zur Seite. Statt des Mädchens verschluckt Ka einen großen Stein, während Ranjan ihr mit einem Ast auf den Kopf schlägt. Böse Schlange, böse Schlange! Böse, böse, Ranjan? Böse Schlange! Was? Wie kommst du denn hierher? Lass Shanti bloß in Ruhe! Ist gut, Ranjan. Ich glaube, das reicht jetzt. Ranjan, was machst du für Sachen? Du durftest gar nicht hier sein. Ich bring dich jetzt sofort nach Hause. Nein! Mowgli ist in Gefahr und wir müssen ihn finden. Schnüffelnd krabbelt Ranjan über den Boden. Ich kann ihn riechen. Er ist hier lang. Er deutet auf einen schmalen Trampelpfad, der tiefer in den Dschungel hineinführt. Oh. Na gut, aber nicht wegrennen. Wer weiß, was hier noch für unheimliche Tiere lauern. Als Ka sieht, dass die Kinder dem Pfad folgen, kriecht sie, so schnell sie mit dem Stein im Leib kann, in die entgegengesetzte Richtung. Nur fort von diesem schrecklichen kleinen Jungen. Oh, mein Hals. Oh. Shirkan? Aufmerksam betrachtet Shirkan die Beule, die der Stein im Schlangenleib verursacht. Jemand, den ich kenne? Schön wär's. Dieses bescheuerte Menschenkind. Menschenkind? Hab ich Menschenkind gesagt? Das kann doch nicht sein. Tja, ich würde liebend gerne weiter mit dir plauschen, aber... Ka versucht, sich davon zu schlängeln. Doch Shere Khans Krallen stoppen sie. Warum so eilig? Nichts Besonderes, nur ich. Wo steckt er? Wer er? Das Menschenkind, Mowgli. Du weißt, wo er ist. Aber ich weiß nichts. Bitte beleidige nicht meine Intelligenz. Das würde mich unnötig reizen. Ach so, er ist nicht im Dorf. Wo er nicht ist, weiß ich schon. Nun lass hören, wo er ist. Na ja, er ist der Sumpf. Ja, er ist im Sumpf, ja. Im Sumpf, ja? Ja, traue mir. Kas Hypnosekünste wirken bei Shere Khan nicht. Hoffentlich stimmt das. Wäre besser für dich. Natürlich stimmt es. Ich würde dich ja hinführen, aber ich kann gerade nicht. Ich bin momentan etwas unpässlich. Obwohl Shere Khan der Schlange keineswegs traut, macht er sich auf den Weg in den Sumpf. So hört er nicht, dass die Dorfbewohner durch den Dschungel streifen. Sie suchen die Kinder. Ranjans Eltern machen sich große Sorgen. Vielleicht war ich zu streng zu dem Jungen. Nur keine Sorge. Wir werden sie finden. Mowgli! Ranjan! Bagheera, der Panther, hat die Dorfbewohner beobachtet. Und er ahnt, wer hinter der ganzen Aufregung steckt. Baloo! Sofort klappert er all die Stellen ab, an denen Baloo sich gerne aufhält. Einer dieser Orte ist der Mangohain. Ja, diese saftigen Mangos, man kommt nur so schwer ran. Hab sie! So lässt sich's leben. Gemütlich und gut gelaunt liegen Baloo und Mowgli unter einem Mangobaum. Da erinnert sich Mowgli an Shantys Schältrick. Schau dir das mal an! Er wirft eine Mango in den Baum. Und sie kommt geschält wieder herunter. Hey, nicht übel. Wer hat dir das beigebracht? Shanti natürlich. Shanti? Oh nein, ich sagte, Mann, die sind heute wieder süß, diese Mangos. Nein, nein, nein, das hast du nicht gesagt. Du sagtest Shanti. Hab ich nicht. Hast du doch. Hab ich nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich hab's gehört. Ach, reden wir doch nicht mehr über Shanti. Ich meine, so toll ist dieser Trick doch auch wieder nicht, oder? Genau. Du brauchst sie nicht, mein Junge. Du hast doch den alten Baloo. Plötzlich schiebt Baloo den Jungen hinter seinen breiten Rücken. Was machst du denn hier, Buggy? Hast du's noch nicht gehört? Menschen sind im Dschungel. Was können sie nur wollen? Sie suchen nach Mowgli. Mowgli? Ich dachte, du könntest ihn vielleicht gesehen haben. Ich? Nein. Du weißt doch, er gehört jetzt zu den Menschen. Ja. Ich wüsste nur zu gerne, wo er steckt. Tja, schade. Da ist wohl nichts zu machen, Buggy. Oh, Schluss mit den Spielchen, Baloo. Los, her mit dem Jungen. Blitzschnell springt Bagheera hinter Baloos Rücken. Buggy. Baloo Buggy. Dreht sich um und staunt. Ich kann's erklären. Ich kann's erklären, aber das ist gar nicht mehr nötig, denn wie du selbst siehst, ist Mowgli nicht hier. Ich bin ganz allein. Ich weiß, dass er hier irgendwo ist. Er kann sich nicht ewig verstecken. Du wirst ihn schon finden, Buggy. Kaum ist der Panther fort, durchsucht Baloo fieberhaft das hohe Gras. Kleiner, wo bist du? Da plumpst Mowgli aus einem Mangobaum. Doch, bist du noch bei Trost? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Wow, das ganze Dorf sucht nach mir? Es darf dich niemand sehen. Die waren doch sauer auf mich. Erst mal cool bleiben. Ab in die Höhle, zusammenrollen, Winterschlaf halten. Anscheinend mögen sie mich ja doch. Ob auch Shanti dabei ist? Shanti? Du willst doch nicht im Ernst, dass die dich findet. Oder doch? Nein, ich will nicht, dass uns jemand findet. Und besonders nicht dieses Mädchen. Schnell, Baloo, wir müssen los. Erst mal cool bleiben, zusammenrollen, Winterschlaf halten. Aber Mowgli, was ist, wenn dieses Mädchen uns doch findet? Was dann? Dann musst du ihr Angst machen. Ich? Du hast wohl einen Sprung in der Kokosnuss. Nein, sie fürchtet sich vor wilden Tieren, kapierst du? Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich bin kein wildes Tier, außer beim Feiern. Eigentlich bin ich eher ein Schmusebärchen. Du kannst es, Baloo. Du hast mir gezeigt, wie es geht, weißt du noch? Du rollst wild mit den Augen, dann bleckst du deine Zähne und brüllst ganz laut. Brüll! Brüll? Nein. Mach es richtig. Du willst doch nicht etwa, dass dieses Mädchen mich wieder in die Menschensiedlung bringt. Jawohl. Das war toll. Ach, ich weiß nicht recht. Glaub mir, das wird funktionieren. Nun, wenn das so ist, Mowgli, werde ich das Mädchen schwer verfürchtigen. Danke, Papa Bär. Für dich tue ich doch alles, kleiner Fratz. Also gut, ziehen wir los. Nur keine Sorge, ich kenne ein Fleckchen unten am Fluss. Das perfekte Versteck. Und ruhig, hä? Ruhig? Wenn du es ruhig willst, geh zurück in die Menschensiedlung. An diesem Ort tanzt der Bär. Die beiden machen sich auf den Weg zu diesem merkwürdigen Ort. Sie haben den Mangohain gerade verlassen, da tauchen Shanti und Ranjan dort auf. Ranjan, was ist das? Der Knirps spielt mit einer Mangoschale, die durch den Schältrick entstanden ist. Das war Mowgli. Er muss hier gewesen sein. Glücklich lächeln sich Shanti und Ranjan an. Sie wissen jetzt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das gilt jedoch nicht für Shere Khan. Er ist im Sumpf angekommen und weiß, dass er hier ganz falsch ist. Diese Schlange hat gelogen. Wütend drischt er auf sein Bild ein, das sich in einer der vielen Wasserpfützen spiegelt. Du musst doch nicht gleich das Wasser schlagen. Lucky, der freche Geier, der mit seinen Kumpeln in einem Baum am Sumpfrand sitzt, nutzt die Gunst der Stunde, um den Tiger wieder zu ärgern. Gefällt dir etwa nicht, was sich darin spiegelt? Ich meine, wahre Schönheit wird nicht jedem in die Wiege gelegt. Wenn dich der Tiger in seine Klauen kriegt, ist es bald vorbei mit deiner Schönheit. Was? Dieses Miezekätzchen ist doch völlig harmlos. Ich zeig's euch. Die vier anderen Geier versuchen, Lucky aufzuhalten. Sie wissen, dass Shere Khan alles andere als ein harmloses Miezekätzchen ist. Was hast du denn, Streifi? Spielt Mowgli mit dir Katz und Maus? Lucky, ich weiß nicht recht. Hängen wir lieber woanders rum. Nein, wartet. Jetzt wird's doch erst lustig, Freunde. Der ist gut. Wie viele Männer braucht man, um einen Tiger zu vermöbeln? Ich bin ganz Ohr. Gar keine. Ein kleines Kind schafft das ganz alleine. Komm schon, Lucky, machen wir einen Abflug. Ja, Lucky, schnell weg. Doch Lucky ist nicht zu bremsen. Ganz nah fliegt er zu Shere Khan herunter und kann seinen Schnabel nicht halten. Apropos, wir haben gehört, der Kleine befindet sich hier im Dschungel. Direkt unter deinen Schnurrhaaren. Wie interessant. Ich hörte, er wäre wieder in der Menschensiedlung. Leider daneben, Miezi. Nein, Lucky, halt bloß den Schnabel. Doch, doch. Es heißt, er wäre unten am Fluss mit einem Bären. Unten am Fluss, sagst du? Aha. Hör nicht auf den. Genau, der ist nur zugeflogen. Der hat überhaupt keine Ahnung. Ganz im Gegenteil, er scheint eine Menge zu wissen. Jetzt weiß Lucky, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat Moglis Versteck verraten. Einen größeren Gefallen hätte er Shere Khan nicht tun können, der sofort zum Fluss hinunterrennt. Dort befindet sich ein alter Tempel, eine Ruine aus längst vergangener Zeit. Überrascht steht Mowgli vor dem Tempeleingang und wundert sich, dass Baloo ihn ausgerechnet hierher geführt hat. Das ist das perfekte Versteck. Hier wohnt doch King Louis. Wohnte, Kleiner, wohnte. Hat sich sozusagen verdünnisiert. Ich und die Affenbande haben hier ein Geheimversteck eingerichtet, von dem du nur träumst. Entschuldigung. Hey, Baloo. Heute ist der Laden wieder mal kräftig aufgemischt. Und jeder hier weiß davon. Aber wenn jeder davon weiß, ist es doch kein Geheimversteck mehr. Natürlich meine ich jeder, der jemand ist. Niemand, der niemand ist, weiß niemals von Orten, von denen die, die jemand sind, absolut alles wissen. Klar? Oh, mir brummt der Schädel. Hey, schalt doch mal die Denkmaschine aus. Im Tempel ist schwer was los. Unzählige Affen flitzen ausgelassen herum, aber auch viele andere Dschungeltiere treffen sich hier, um Spaß zu haben. Baloo stürzt sich sofort in das ausgelassene Treiben und sorgt für überschäumende Stimmung. Baloo hat's raus. In deiner Menschensiedlung geht wohl nicht so der Bär ab, Jungchen, Nein. Ein Affe bedrängt Mowgli mit Fragen. Und was läuft sonst noch in dem Nest? Hey, hey, warte. Lass den Jungen in Ruhe. Er hat mich voll über die Typen informiert. Baloo macht es sich auf dem Thron bequem, der einst King Louis vorbehalten war. Sofort ist er von einer Traube Dschungeltieren umringt, die wissen wollen, wie die Menschen im Dorf so leben. Also ich sag euch, was Sache ist. Die Leute dort haben alle einen Bienenstich. Es wird nur gearbeitet und nie gespielt. Oh, Mann! Die haben dort nur Verbote, Verbote, Verbote. Ach so, und dann ist da noch dieses Mädchen, das den Dschungel für einen Ort des Schreckens hält. Aber das ist schnurzegal. Denn Mowgli wird dieses Dorf und dieses komische Mädchen sowieso nie wiedersehen. Ist doch so, Kleiner. Mowgli? Mowgli? Der Junge hat den Tempel schon verlassen. Er kann es nicht ertragen, dass sich Baloo über Shanti lustig macht. Traurig klettert er auf einen Felsen und denkt nach. Wenn er ehrlich ist, vermisst er nämlich die Dorfbewohner. Er vermisst Ranjan und seine Eltern. Doch am meisten vermisst er Shanti, das ängstliche Mädchen, das den Dschungel so sehr fürchtet. Mowgli ahnt natürlich nicht, dass ausgerechnet dieses Mädchen tapfer durch den grün flimmernden Urwald stapft. Sie hat die Suche nach ihrem Freund noch immer nicht aufgegeben. Erschöpft taumelt der kleine Ranjan hinter ihr her. Ja, haben wir Mowgli schon gefunden? Oh, bist du müde? Ein bisschen. Keine Sorge, wir finden ihn schon. Na komm, steig auf. Shanti nimmt den müden kleinen Kerl auf ihre Schultern. Na, alles klar da oben? Von da oben macht Ranjan eine sensationelle Entdeckung. Ranjan, nein! Schnell springt er von Shantis Schultern und läuft davon. Ranjan! Mowgli! Shanti? Wow, wow! Was machst du da? Och, ich häng hier nur so rum. Was macht Mowgli da oben? Moment, ich hab's gleich. Ich kann's nicht glauben. Ich hab dich schon Angst, dass ich dich nie wiedersehe. Während sich die beiden überglücklich begrüßen, werden sie heimlich beobachtet. Das Mädchen. Was macht ihr denn so tief im Dschungel? Ich will mich retten. Wovor? Vor dem wilden Bären, der dich in entführt hat. Dem Wilden was? Mit rollenden Augen, gefletschten Zähnen und drohend erhobenen Pranken stürmt Balu aus dem Gebüsch hervor, genauso wie Mowgli es gewünscht hat. Fast hat er das Mädchen erreicht. Da landet ein gezielter Faustschlag auf Balus Nase. Das war Shanti. Mein armer Riecher. Mutig stellt sie sich dem großen Bären in den Weg. Das tut weh. Wenn du mir und Ranjan zu nahe kommst, zeig ich dir, was wirklich weh tut. Nein. Ich mein's ernst. Halt. Beruhigt euch. Schon gut. Aber der hat uns angegriffen. Angegriffen? Die wollte mir gerade die Nase verbiegen. Doch nur, weil du ihr Angst gemacht hast. Aber du hast gesagt, ich soll sie verfürchtigen. Was? Oh, nein. Ich habe... Ja, Mowgli, das war deine Idee? Nun ja, ich... Komm, Ranjan, wir gehen. Shanti, bitte, ich kann alles erklären. Spar dir die Mühe. Shanti, warte. Tief enttäuscht läuft Shanti davon und zieht den kleinen Ranjan hinter sich her. Jetzt hat Balu den Jungen wieder ganz für sich allein. Du hattest recht, die versteht ja gar keinen Spaß. So ein Spielverderber. Nein, ist sie nicht. Sie wollte doch nur helfen und du hast ihr Angst gemacht. Mann, oh Mann. Zuerst sagst du mir, ich soll dir Angst machen und dann soll ich's wieder nicht. Na, du verstehst das einfach nicht. Na schön, vielleicht kannst du es mir ja erklären. Mir kannst du nichts vormachen, Kleiner. Du wolltest, dass sie dich findet. Mowgli überlegt. Er erkennt, wie sehr es ihn gefreut hat, Shanti wiederzusehen. Und er scheint ihr wohl auch etwas zu bedeuten, sonst wäre sie bestimmt nicht in den Dschungel gekommen. Kaum hat Mowgli diesen Gedanken zu Ende gedacht, da flitzt er auch schon dem Mädchen hinterher. Shanti! Ranjan! Wo seid ihr? Kommt raus! Da seid ihr ja. Shanti, es tut mir so leid. Darf ich's dir erklären? Doch Shanti kann nicht antworten. Die Kehle ist ihr vor Angst wie zugeschnürt. Mit schreckgeweiteten Augen starrt sie an Mowgli vorbei. Langsam dreht sich der Junge um und entdeckt Shere Khan. Überrascht, mich zu sehen, Menschenkind. Ich wüsste nicht, warum. Was du mir angetan hast, kann doch nicht ungesühnt bleiben. Siehst du, du hast mich gedemütigt, Menschenkind. Du wirst sicher verstehen, dass ich dich dafür töten muss. Mowgli versucht, den beiden Kindern einen Vorsprung zu verschaffen. Er schleudert dem Tiger Sand in die Augen. Lauft! Dann rennt er hinter Shanti und Ranjan her. Gemächlich nimmt der Tiger die Verfolgung auf. Ach, willst du wirklich versuchen, mir davonzulaufen? Wie putzig. Er weiß, dass er viel schneller rennen kann als die Kinder und genießt es, sie ein wenig zappeln zu lassen. Schnell, da lang! Mowgli stößt Shanti und Ranjan unter eine Baumwurzel. Okay, wartet hier. Allein rennt er weiter, um den Tiger von dem Versteck seiner Freunde abzulenken. Mowgli nicht! Shere Khan trabt tatsächlich an dem Versteck vorbei. Ranjan, bleib hier. Mowgli braucht meine Hilfe. Ich will auch helfen. Ich will auch. Nein. Ich komme gleich wieder, versprochen. Und nicht wegrennen. Shanti folgt dem Tiger und der Tiger folgt Mowgli. So kommen alle zu einer uralten Ruine, die verlassen und von allen vergessen im düsteren Licht hoher Urwaldbäume liegt. Mowgli erreicht als erster dieses Bauwerk und versteckt sich in einem der vielen Räume, die um einen großen Platz herum erbaut wurden. Lauf nur und versteck dich. Mir entkommst du nicht. 1, 2, 3, ich komme. Während sich Mowgli vor Shere Khan versteckt, kriecht Ranjan aus seinem Versteck und steht plötzlich dem großen Bären gegenüber. Na holla, immer mit der Ruhe, Kleiner. Also, wo ist Mowgli? Shere Khan! Shere Khan, halt dich fest! Baloo nimmt den Kleinen hoch und stürmt los. Schneller, schneller! Bagheera, der zum Glück in der Nähe ist, traut seinen Augen kaum. Baloo hat wieder ein Kind auf den Schultern, doch es ist nicht möglich. Oh nein, noch ein Menschenkind! Geht das ein bisschen schneller? Da! Baloo! Was machst du da schon wieder? Wir müssen Mowgli helfen. Und Shanti auch. Mowglis Freundin hat den Tempel gerade betreten. Da erreichen auch die anderen Freunde das verfallene Gemäuer. Schnell gibt Baloo den Kleinen in die Obhut Bagheeras. Pass auf den Knirps auf. Ich kümmere mich um Mowgli. Baloo, sei vorsichtig. Besorgt schauen Ranjan und Bagheera dem Bären nach, der vorsichtig die Ruine betritt. Niemand ist zu sehen. Langsam durchstreift Baloo einen Raum nach dem anderen. Da hört er ein Geräusch. Mowgli, bist du das? Plötzlich steht Shanti vor ihm, mit einem Stock bewaffnet. Du! Bleib mir bloß vom Fels! Was hast du hier zu suchen? Hör mal, ich habe keine hier, Lust auf jeder, Streit, meine okay? Besten ich Freunde war die ganze macht, Nacht im Dschungel, eine Schlange hat mich angefallen. Und genau aber deshalb das ist mir völlig egal, bin denn ich bin hier, um Mowgli zu helfen. In echt? Wirklich? Wir stehen wohl auf derselben Seite? Ja, scheint so. Na gut. Also dann geh du mal da lang. Ich geb dir Deckung. Shanti schleicht weiter, während Baloo auf den weiten, offenen Platz hinausspäht. Auf der anderen Seite des Platzes entdeckt er Mowgli, der hinter einem riesigen Gong hervorschaut. Gerade will Baloo ihm ein Zeichen geben. Da erscheint Shere Khan. Der Tiger bewegt sich direkt auf Mowgli zu. Auch neben Baloo hängt ein riesiger Gong von der Decke herab. Das bringt den Bären auf eine Idee. Der Gongschlag lockt den Tiger zu Baloo. Da entdeckt auch Shanti einen Gong. Wütend rennt Shere Khan nun auf Shantis Gong zu. Jetzt greift Mowgli ein. Dieses Spiel gefällt dem Tiger gar nicht. Verwirrt rennt er von einer Seite des Platzes zur anderen. Plötzlich reißt die Kette, an der Shantis Gong hängt. Er fällt zu Boden. Das Mädchen steht schutzlos vor Shere Khan. Oh nein! Also das nenne ich eine höchst erfreuliche Wendung. So, Menschenkind, was wird heute serviert? Du oder deine zauberhafte kleine Freundin? Ich warte. Eins, zwei... Nein, nicht! Mowgli verlässt sein Versteck. Shanti ist gerettet. Denn Shere Khan wendet sich sofort dem Jungen zu. Das Spiel ist aus, Menschenkind. Der Tiger hechtet mit großen Sprüngen auf Mowgli zu. Plötzlich wird er umgerissen. Baloo hat sich gegen ihn geworfen und versucht, Shere Khan festzuhalten. Ein mächtiger Prankenhieb trifft Baloos Pelz. Shere Khan springt auf die Beine und schaut sich wütend um. Er entdeckt Mowgli, der zu einer hohen Steintreppe rennt. In diesem Augenblick erreicht Shanti ihren Freund, den sie auch jetzt nicht im Stich lässt. Mowgli! Komm mit! Gemeinsam stürmen die beiden Kinder die Stufen hinauf. Shere Khan folgt ihnen und holt schnell auf. Mowgli, pass auf! Plötzlich sind die Stufen zu Ende. Ein gähnender Abgrund klafft vor ihnen. Zurück können sie nicht. Sie müssen auf die andere Seite, wo ein steinerner Tigerkopf über dem Abgrund thront. Oh nein! Das schaffen wir! Spring! Sie klammern sich auf der anderen Seite am Felsen fest und ziehen sich hoch. Doch Shere Khan folgt ihnen. Direkt unter den Füßen der Kinder zieht sich der Tiger nach oben. Mowgli. Er hat sie schon fast erreicht. Da wankt der steinerne Tigerkopf. Er rutscht in den Abgrund und reißt Shere Khan, aber auch Mowgli und Shanti mit sich hinab. Im letzten Augenblick erwischt Baloo die fliehenden Kinder und zieht sie auf die Treppe hinauf in Sicherheit. Shere Khan jedoch fällt in die Tiefe. Benommen bleibt er auf dem Boden liegen. Da fällt der steinerne Kohle-Tigerkopf direkt über ihn und schließt Shere Khan ein. Er ist gefangen. Durch das Maul des Tigerkopfes sieht Shere Khan einen ganz besonderen Freund. Hallo, Streifi! Sieht ganz so aus, als würdest du den Mund nicht mehr aufkriegen. Oh nein. Hey, Chirkani Baby, was man nicht im Köpfchen hat, muss man im Maul haben. Glücklich rennen Mowgli, Shanti und Baloo die Treppe hinunter und aus dem Tempel hinaus, wo Bagheera und Ranjan sie freudestrahlend erwarten. Bagheera! Hey, Mowgli! Ich freue mich, dich wiederzusehen, Menschenkind. Komm mit, ich muss dir jemanden vorstellen. Bagheera, das ist Shanti. Meine beste Freundin aus dem Dorf. Überrascht schaut sich Shanti um. In einiger Entfernung entdeckt sie das Licht zahlreicher Fackeln. Da sind sie ja! Papa! Juhu! Komm mit, Mowgli! Aber Mowgli zögert. Er kann sich nicht entscheiden, wo er leben möchte. Hey, komm mit, Mowgli. Gehen wir, Ranjan. Verzweifelt wirft Mowgli sich in Baloos Arme. Oh, Baloo. Schon gut, Kleiner. Das Mädchen ist eigentlich gar nicht so übel, weißt du? Geh schon, Mowgli. Wirklich? Na klar, so eine findest du nie wieder. Komm mit mir. Nein, du weißt, dass das nicht geht. Du wirst mir fehlen, Papa Bär. Du mir auch, kleiner Spatz. Sehr sogar. Verstohlen wischt sich der Bär eine Träne aus den Augen, während sich Mowgli ganz fest an ihn klammert. Also gut. Dann löst er sanft die Arme des Jungen und stellt ihn auf den Boden. Dann mal los. Du beeilst dich besser. Baloo winkt dem Jungen noch lange nach. Er lässt ihn gehen. Obwohl es ihm fast das Herz bricht. Ich bin stolz auf dich, Baloo. Das war sehr edel von dir. Also, Buggy, er gehört jetzt zu den Menschen, das weißt du genau. Oh, tatsächlich? Tatsächlich, ja. Dort liegt seine Zukunft. Ich vermisse den Kleinen jetzt schon. Ja, ich auch. Augenblick mal. Ich glaube, ich habe da eine kleine Idee. Baloo? Während Baloo über seine kleine Idee nachdenkt, erreicht Mowgli die beiden Kinder. Mowgli! Wo warst du so lange? Glücklich fassen sich die drei an den Händen. So, ab nach Hause. Los, komm, Ranjan! Juhu! Halt, wartet, wir sind hier drüben! Shanti! Papa! Als die Dorfbewohner die Kinder entdecken, ist die Freude riesengroß. Ranjan und Shanti werden von ihren Eltern stürmisch begrüßt und umarmt. Ranjan! Mami! Wir hatten solche Angst ich bin so froh, um euch. Dass es euch Shanti. Als Ranjans Vater sich zu Mowgli hinunterbeugt, rechnet der Junge mit einer Strafpredigt. Es tut mir leid, Herr. Es war nur. Nein, Mowgli. Mir tut es leid. Ich hätte doch verstehen müssen, dass der Dschungel für immer ein Teil von dir sein wird. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ranjans Vater breitet seine Arme aus. Jetzt sind sie wirklich eine Familie. Denn jetzt wird Mowgli so akzeptiert, wie er ist. Freudestrahlend kehrt er mit den Menschen ins Dorf zurück. Hier fühlt sich Mowgli schon bald sehr sehr wohl. Komm, Mowgli, wir sind spät dran. Okay. Schnell schiebt er Ranjan in einen Wasserkrug, um den Knirps heimlich zum Fluss bringen zu können. Da stößt er mit Ranjans Vater zusammen. Ich bin gleich bei dir. Oh. Ups. Ich gehe nur Wasser holen. Ja, ist recht, aber sei vorsichtig. Na klar. Bis dann, Paps. Die beiden sind nun wirklich Vater und Sohn. Und einem echten Vater kann man nichts vormachen. Mal sehen, ob er diesmal wirklich Wasser mitbringt, wenn er wiederkommt. Und ein echter Sohn ahnt, was sein Vater denkt. Hey, Shanti, sorg dafür, dass ich diesmal wirklich Wasser mitbringe. Kaum haben die beiden das Dorf verlassen, da überqueren sie auch schon den Fluss und rennen in den Dschungel. Trommelnd schicken sie eine geheime Botschaft in den Wald. Auf dieses Zeichen hat Baloo schon sehnsüchtig gewartet. Hallo, Papa-Bär! Hallo, kleiner Hosenmatz, Shanti! Mit einem geschmeidigen Sprung taucht auch Bagheera auf. Sofort klettert Ranjan auf den Rücken des Panthers und Baloo nimmt Mowgli und Shanti auf die Schultern. Alle sind glücklich und begeistert von Baloos kleiner Idee. Denn jetzt sind Mowglis Freunde vereint, Dschungel und Dorf nicht mehr getrennt. Ihr Dschungelausflug kann beginnen.